meine Umgebung sind alle gestört. Jede Bewegung wird abgehört. Die Wände haben Augen und Ohren. Wir sind für die Zelle geboren. In meiner Umgebung sind alle gestört. Jede Bewegung wird abgehört. Die Wände haben Augen und Ohren. Wir sind für die Zelle geboren. Verteile die Dinger und chill mit dem Brass. Mache paar Mille und chille wie Nass. Soldaten der Straße, wir leben den Scheiß. Ich hab es gelernt, ich bin krisenbereit. Verticken, verkaufen und rauben euch aus. Sprengen die Grenzen und leben den Traum. Fick die Gesetze, ich geh nicht im Bau. Wenn du was machst, dann mach ich schlau. Ich komm in dein Viertel und bretter dich Schmock. Du frisst mein Gürtel und du bist geschockt. Für den AMG Benzer, AMG Benzer. Materialismus, Materialismus. Ihr Facebook-Gangster, Facebook-Gangster. Ihr seid alle Pickos, seid alle Pickos. Verräter, du Josh, du kriegst einen Stich. So wie der Asch, wirst du gefickt. In meiner Umgebung sind alle gestört. Jede Bewegung wird abgehört. Die Wände haben Augen und Ohren. Wir sind für die Zelle geboren. In meiner Umgebung sind alle gestört. Jede Bewegung wird abgehört. Die Wände haben Augen und Ohren. Wir sind für die Zelle geboren. Pack die 9mm auf den Tisch. Seh keine Gegner außer mich. Verteile das B da öffentlich. Mercedes mit Leder hoffentlich. Dein Bruder, dein Cousin wird auch gefickt. Dein Leben, dein Laden wird ausgeknipst. Ich lebe, ich leide, ich rauche Gift. Ich sehe, ich schreibe, gib mir den Stift. Kugeln fliegen gegen dein Panzerglas. Meine Brüder sind mies abgefangen. Viele Schieben Krise abgekackt. Out better packs sind abgepackt. Du hast wie ein Hund schön Platz gemacht. Die Straße hat uns seinen Knacks verpasst. Zelle rein, raus, Bruder, Standard. So ist der Kreislauf, Bruder, Uncut. In meiner Umgebung sind alle gestört. Jede Bewegung wird abgehört. Die Wände haben Augen und Ohren. Wir sind für die Zelle geboren. In meiner Umgebung sind alle gestört. Jede Bewegung wird abgehört. Die Wände haben Augen und Ohren. Wir sind für die Zelle geboren. Thank you.